Kundgabe 6501. Empfangen durch Bertha Dudde am 14.03.1956. Zeichen und Hinweise auf das Ende. Untrügliche Zeichen werden euch das nahe Ende ankünden. Doch immer nur erkenntlich denen, die glauben, weil alle anderen sie natürlich sich erklären werden und jene verlachen, die ihnen eine tiefere Bedeutung beimessen. Aber dennoch werdet ihr Menschen darauf aufmerksam und ein jeder kann sich dazu einstellen nach seinem Willen. Dass ihr aber darauf aufmerksam gemacht werdet, ist eine besondere Gnade, denn ihr könnet euch nun so vorbereiten, ihr könnet mit verstärktem Eifer arbeiten an euch selbst, weil diese Zeichen eine ernste Mahnung sind für euch, die ihr glaubet. Es sind noch letzte Gnadenzeiten, die ein jeder erleben darf und die seinen Erdenlebensgang erfolgreich beenden können, wenn er sie nur recht nützet. Aber ebenso werden die Menschen gleichgültig ihre Tage dahingehen, die nicht glauben, und das Ende wird sie überraschen, und unreif werden ihre Seelen das Ende erleben. Denn dieses kommt unwiderruflich. Wenn ihr Menschen nun ständig ermahnt und hingewiesen werdet, so sind auch das Gnaden, denen ihr Beachtung schenken, die ihr nützen solltet zu eurem Seelenheil. Denn immer wieder tritt Gott selbst an euch heran durch solche Hinweise, die aber immer nur so erfolgen können, dass sie euch den freien Willen belassen, dass es einem jeden freisteht, ob ihr mit einem Ende rechnet oder nicht. Die aber dennoch glauben, sind erheblich im Vorteil, denn sie richten auch ihren Lebenswandel entsprechend ein. Sie bemühen sich, dem Willen Gottes gemäß zu leben und bis zum Ende noch auszureifen. Aber dennoch ist der volle, überzeugte Glaube nur bei sehr wenigen zu finden, denn es ist ein zu gewaltiges Geschehen, was den Menschen angekündigt wird. Es ist ein Geschehen, das sich niemand vorzustellen vermag und das auch noch niemals erlebt wurde, solange Menschen diese Erde bewohnen. Denn alle zuvorigen Beendigungen einer Erlösungsperiode spielten sich verschieden ab. Niemals wird sich das gleiche Geschehen wiederholen und niemals sind Belege dafür vorhanden, wie ein solcher Vorgang der Auflösung von Schöpfungen vor sich gegangen ist. Doch Gottes Wort ist Wahrheit. Und Gott sprach zu jeder Zeit durch Seher und Propheten und kündigte das Bevorstehende an, nur ohne Zeitangabe. Weshalb die Menschen immer Zweifel entgegensetzen werden allen Ankündigungen solcher Art. Die aber glauben, sind selig zu nennen. Es vergeht keine lange Zeit mehr, dann tritt die Erde in eine andere Phase ihrer Entwicklung ein. Und es beginnt eine neue Periode unter völlig anderen Voraussetzungen und Lebensbedingungen. Denn die Menschen in dieser Periode sind in einem Reifegrad angelangt, der auch andere Lebensverhältnisse und Aufgaben erfordert, um nun den Entwicklungsgang zu vollenden. Ihr könntet es mit Gewissheit annehmen, dass euer Lebensabschnitt begrenzt ist, dass viele nicht die normale Erdenlebenszeit zurücklegen können, sondern vorzeitig abgerufen werden oder dieses bevorstehende Ende noch in jungen Jahren erleben. Aber es können auch nur Hinweise gegeben werden, ohne jegliche Belege, eurer Willensfreiheit wegen. Doch nehmet diese Hinweise ernst, und ihr werdet es nicht zu bereuen brauchen. Lebet so, als sei morgen schon der letzte Tag. Denn die Welt kann euch nur noch wertlose Güter bieten, die ihr nicht hinübernehmen könntet in die Ewigkeit. Doch ein rechter Lebenswandel nach dem Willen Gottes kann eure geistigen Güter noch in einem Maße vermehren, dass euch das Ende dieser Erde nur das Tor öffnet zur Ewigkeit, in das ihr nun reich gesegnet an Schätzen eingehen könnet. Es erwächst euch keinerlei Schaden, wenn ihr mehr mit einem Ende rechnet, als mit einer langen Fortdauer eures Erdenlebens. Denn ihr lernet, nur bewusst zu leben auf Erden. Ihr befasst euch mit Gedanken an die Ewigkeit, an Gott und sein Reich. Und ihr werdet stets nur streben nach Vollendung. Es bleibt euch nicht mehr viel Zeit, darum nützet sie aus nach Kräften. Und es wird der Segen nicht ausbleiben. Denn darum werden euch ständig die Hinweise gegeben, dass ihr gedenket des Endes und entsprechend auch lebet auf Erden. Amen.